Schlimme. Er fordert viel, er erhöht die Steuern, wie er will. Der kleine Mann, der darf bezahlen, ist kein Arbeiter, wird er gefeuert. Yeah.